Hallo zum Tim und wie war dein Urlaub? Ach, naja, ganz entspannend. Bis auf die Erkältung, die ich mir da natürlich eingefangen habe, ne? Wie es immer sein muss. Also jetzt nicht dann alle anderen anstecken. Ja. Warte, ich schicke euch mal ein Virus. Kein Problem, ist nicht Mac-kompatibel. Ja, Linux, denke ich mal, ne? Also, ja. Gut, könnt ihr auch. Also in den letzten zwei Wochen, da hat sich ja extrem viel getan. Die E3 ist ja dieses Jahr, in den nächsten paar Wochen. Und da hat ja anscheinend Nintendo angekündigt, dass die nächste Wii-Konsole dort gezeigt wird, spielbar. Ja, angeblich. Bloß ich frage mich persönlich ehrlich, was sie genau vorhaben im Endeffekt. Fügen sie bloß neue Prozessoren ein oder woran liegt's? Den Namen retten, die Zeit überbrücken, dass die Leute nicht irgendwas anderes kaufen bis im nächsten Jahr, wo das Teil rauskommt. Also wenn es so weitergeht wie bisher, dann nur einen schnelleren Prozessor und eine schnellere Grafikkarte, oder? Also sie haben ja irgendwie geschrieben, dass jetzt mit der aktuellen Konsole, die sie da vorstellen, dass dann der Wettkampf nach der Prozessorleistung endgültig vorbei sein soll. Also sagt jedenfalls Nintendo. Und da ist mir die Idee gekommen, da kann es eigentlich nur noch eine Sache geben. Sie streamen die Spiele übers Internet. Also wenn sie anfangen, die Spiele übers Internet zu streamen, dann frage ich mich ernsthaft, wie weit der Geldwahn geht. Weil wenn man jetzt nicht einmal mehr was in der Hand halten darf, wofür man bezahlt, dann finde ich das hart. Wobei, da gibt es ja schon einen Dienst, der Spiele ins Internet streamt. Ich weiß nicht, wie der hieß. OnTV oder OnStream oder sowas in der Art. Ja, Steam gibt es, glaube ich, oder? Das nee. Ist nochmal was anderes. Also mit Steam lädst du die Spiele aber auf deinen Computer runter und kannst es immer wieder machen. Da kommst du und da hast du die üblichen Codes, die du eingeben musst. Aber dann hast du das Softwarepaket auch als solches für dich selbst. Also ein Webstore quasi. Genau, das ist wie ein Webstore. Also ich habe einige Spiele, die über Steam laufen, sondern bloß noch eine Zahlenkombination, die du eingibst und dann hast halt immer Zugriff, das Spiel runterzuladen. Bis es den Service dann nicht mehr gibt. Bis der Service irgendwann kaputt ist, richtig. Aber bei der aufstrebenden Blüte des Internets vertraue ich darauf, dass es erst einmal noch eine Zeit lang so bleibt. Den Dienst, den ich übrigens meine, dass der nennt sich OnLive. Die werben zum Beispiel im Moment auch damit, dass man demnächst Duke Nukem Forever dann über Stream spielen kann. Das soll angeblich auch ganz gut funktionieren, aber ich habe es selber bisher noch nicht getestet. Wenn dann der Duke endlich mal kommt. Ja. Aber ist das nicht eigentlich ein Problem, wenn jetzt, sag mal, das sind ja nur alles Gerüchte, aber wenn wirklich jetzt Nintendo damit anfängt, dann Spiele streamen zu bringen und dann, sag mal, Sony und Xbox würden das auch machen, ist dann die Frage, du hältst dann wirklich nichts mehr in der Hand. Du hast dann eigentlich nur noch ein virtuelles Gut, was du kaufst. Ist das dann nicht gut? Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, wie man diese Streamerei umsetzen könnte. Wenn ich es jetzt einmal mit meinem Top-Game vergleiche, World of Warcraft, da ist es ja so, da zahlst du halt monatlich für immer neue Leistungen, die integriert werden. Ja, so läuft das im Prinzip bei diesem On-Live-Dienst auch. Man schließt ein Abo ab, dann zahlt man wegen, ich weiß es jetzt nicht, was es kostet, irgendwie. Einmalig 99. Einmalig 99 und dann kannst du im Monat alles spielen. Das weiß ich nicht. Pre-order now. Irgendwie 99 steht da. Bei dem OnLive? Genau, 9,99 pro Monat. 50 plus. Games plus, ja. Und ist was? Das Lifetime Edition? Oder? Also garantieren die, dass du, wenn du 80 bist, dass du dann auch noch gemütlich spielen kannst? Ja, die Frage ist, ob dann die Spiele noch im Angebot sind, die du dann spielen willst. Und es ist halt nur noch ein Abo-Dienst. Das ist wie eine DVD ausleihen oder sonst irgendwas. Das wird wahrscheinlich nur in einem gewissen Zeitraum dann möglich sein, diese Spiele dann zu spielen. Ich weiß nicht, also so richtig begeistert bin ich davon auch nicht. Hängt sicherlich vom Erfolg ab des Systems. Ja. Ob sie die großen Spiele noch weiterhin bekommen. Erstens das und zweitens, ich sehe erstens eine gewisse Geldschacherei in der Geschichte. Das wird nicht so sein, wie jetzt zum Beispiel World of Warcraft, dass du dann 15 Euro fürs Spiel zahlst, nur, was ja bei heutigen Preisen lächerlich ist für ein neues Computerspiel, sondern dass die dich halt dann gleich einmal erstmal 500, 600 für die Konsole hinlegen lassen und dann noch monatliche Beiträge. Also das finde ich ein bisschen finster. Und ich schätze, das wird so kommen. Es gibt eine PC- und eine Mac-Installation plus ein Hardware-Teil. Ein Dongle? Jo. Oh. Das ist so ein schräges, schwarzes Teil mit orangem Ornament drauf. Wobei, wenn man sich jetzt mal so überlegt, die Konsolenhersteller können da ja eigentlich auch kein Interesse dran haben, weil die wollen ja immer noch die Hardware verkaufen. Und die Hardware würde ja an dieser Stelle dann so aussehen, dass man einen minimalen Computer da stehen hat oder einen minimalen Rechner, der einfach nur den Stream empfängt. Richtig, da wäre ja im Prinzip jeder Hersteller dann quasi gleich. Richtig. Und ich bin mal sicher, gewisse Jungs schaffen es dann, eine Konsole so umzuprogrammieren, dass man das von den anderen Konsolen auch draufladen kann. Ja. Also das hätte dann Nintendo einen keinen. Wir werden einfach genauso wie alle anderen auch. Solange sie neu sind damit, ist es innovativ. Aber wenn die anderen dann auf der nächsten Messe nachziehen mit demselben System, ab dann wird es gefährlich, würde ich sagen. Mal schauen, ob das so wird. Also ich hoffe mal nicht. Es ist doch immer noch schön, trotzdem mal offline spielen zu können. Also ohne Internet. Ja, schon. Also ich habe es in letzter Zeit auch sehr genossen. Vor allem, ich habe uralte Sachen gespielt jetzt wieder. Also so Geschichten, ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Star Trek Voyager Elite Force. Knights of the Old Republic, Star Wars. Ja, ist bekannt, ja. Was erwartet ihr von der nächsten Nintendo-Konsole? Auf jeden Fall schon mal HD. Das ist ja auch, glaube ich, schon angekündigt worden. Von daher kann man sich da eher dann schlecht vertun. Der Untergang von Nintendo. Was erwarte ich mir? Ich erwarte mir von der nächsten Nintendo-Konsole ein breiteres Publikum anzusprechen. Ja, auf jeden Fall. Also jetzt bei der Wii kann man jetzt ganz ehrlich sagen, die ist wirklich am Ende jetzt angekommen. Wenn man sich mal anschaut, was für Spiele da jetzt rauskommen, das sind wirklich ausschließlich die Casual Games, die da wirklich noch zählen. Die großen Publisher, also die aktuellen Spiele kommen eigentlich nur für die Xbox und die PlayStation raus. Da muss sich ganz dringend was ändern. Nintendo ist ideenlos geworden, die verlassen sich nur noch auf Remakes. Retro Studios haben wir jetzt gerade mit Donkey Kong Country Returns einen Titel, aber der verkauft sich immerhin gut. Also die Nintendo-Titel, das muss man sagen, die stehen eigentlich immer in den Hitlisten ganz vorne. Kann man jetzt natürlich auch sagen, dass das vielleicht an der Anzahl der restlichen Spiele liegt. Mich konnten sie damit halt nicht ködern, weil in meinem Schrank steht ein Super Nintendo Entertainment System. Ja, cool. Die gute alte Zeit. Richtig, und ich pack's heute noch aus und spiele Lufia, wenn mal langweilig wird. Ja, mir fehlt noch Donkey Kong Country auf dem SNES. Das muss ich mir unbedingt mal als Modul noch holen. Aber ansonsten, Donkey Kong Country Returns habe ich mir tatsächlich auch für die Wii geholt. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin echt begeistert davon. Es soll relativ schwierig sein, oder? Naja gut, wenn man vorher schon Donkey Kong Country auf dem Super Nintendo gespielt hat, dann weiß man, dass das so kommen muss und auch absichtlich so gewollt ist. Da muss ab und an eine Stelle kommen, wo man am Stück innerhalb von 5 Minuten 20 Leben verliert. Das ist normal. Wo die heutzutage die Spiele dann verzweifeln und sagen, nö, mit mir nicht, das spiele ich nicht mehr. Next game. Genau. Wobei, bei dem Spiel kommt dann so ein Schwein und sagt, wenn du jetzt Plus drückst, dann spiele ich dir die Welt so durch. Okay. Ach, hör mal auf, das ist zum Kotzen. Das ist so zum Kotzen. Ich probier das Level. Scheiter, Scheiter, Scheiter, Scheiter. Und auf einmal dieses ekelhafte grüne Ausrufezeichen. Ich habe die Anleitung nicht gelesen und habe mir gedacht, was ist das? Habe ich das freigespielt während meiner Scheiterei? Hüpft dran und dann taucht da dieses kleine arschige Ding auf und hüpft da durch. Da fühlst du dich ja wie der letzte Hund. Aber das ist bei den neuen Spielen, also zum Beispiel Mario Galaxy Teil 2, also habe ich mit Sohnemann gespielt und da kommt ja auch diese Zauberin drin vor und die hilft ja dann einen auch und dann habe ich zu meinem Sohn gesagt, also wir wollen doch das Spiel richtig spielen und zuerst hat er es nicht ganz kapiert und hat dann das Spiel oder diesen Level mit der Zauberin selber automatisch durchlaufen lassen und dann war die Motivation eigentlich sehr gering und wie es aber dann selber geschafft hat, dann war die Motivation sehr hoch und er fand es toll und seitdem benutzt er diese Helferchen gar nicht mehr und er findet es auch blöd. Gut, einen guten Papa gehabt, weil die meisten sind ja eher so, eben, wenn es nicht passt, dann nehme ich halt das Nächste oder ja, eben wird es langweilig und weg. Also da ist man hartnäckig, da das muss dann durch, ne? Ja. Ich meine, wo liegt denn da dann letztendlich der Reiz, wenn man die Maschine mit sich selber spielen lässt? Eben. Ja, eben. Fernsehen. Das ist dann, genau, Fernsehen, einfach einen Kanal einschalten und sich berieseln lassen. Konsumieren. Ja, das finde ich schrecklich. Wenn ich überlege, also Elite Force 2, was ich da jetzt gespielt habe, was ich da gestorben bin. Und da macht es doch erst richtig Spaß, wenn man stirbt. Der Ehrgeiz gepackt und loslegen. Ja. Ja. Genau, da muss die Stelle auch gemeistert werden, das stimmt. Und dann ist es erst richtig geil. Aber irgendwie ist das heute irgendwie verloren gegangen, das merke ich schon. Da wird der Charakter richtig gebildet und gekräftigt und so, dann wird man richtig hartnäckig und spielt es durch. Das ist richtig, ja. Keine Zeiterscheinung. Ich erinnere mich noch an einen Kollegen, der hat damals Doom gezockt, ohne Ende. Ich habe eine ganze Biete Addons vorbeigebracht und 2 Wochen später kam er, hast du noch mehr? Wie? Schon durchgespielt? Ha ja, ich spiele immer auf God Mode. Ja, langweilig. Super. Das sind wie die, wie heißt der, Indiana Jones und nachher all die Cheats genutzt haben, um es durchzukriegen, ja. Ja, ich weiß nicht, ich habe die alten Spiele noch runtergeladen, einfach deswegen. Also, jeder von euch kennt doch sicher noch dieses uralte Wolfenstein 3D, oder? Ja! Das hat man ja damals, als man ein kleiner Bengel war, deswegen runtergeladen, weil Blut- und Hakenkreuze da sind. Und dann, weil es verboten war. Ja, eben, genau. Sag ich ja, weil Blut- und Hakenkreuze da sind. Deswegen war es ja verboten. Und das war toll. Und dann denkt man sich, was ist denn das, wo das Ganze, das böse Gesicht ist, klickst da mal auf die Stufe, weil Englisch kannst noch nicht so gut, gehst rein, erster Raum, tot. Aber sowas fehlt heute vollkommen, auch auf den Konsolen. Du meinst, da wird zu viel zensiert? Zu wenig richtiges Blut. Ja, erstens einmal zu wenig richtiges Blut, dann bin ich zum Beispiel voll geprellt worden bei einem nagelneuen Spiel, das rausgekommen ist. Das nennt sich Dead Space 2. Ah, alles klar. Und das kannst du als Deutscher nicht online spielen. Wieso das denn? Das kannst du deswegen als Deutscher nicht online spielen, weil die Server, auf denen du als Deutscher online spielst, nur von anderen Deutschen betreten werden dürfen. Und dann hast du da nur Deutsche und du kannst dir vorstellen, wie wenig da online sind. Ja. Das ist deswegen so, weil es im Online-Modus von Dead Space überall im Rest der Welt, auch in der österreichischen Version, die ich zu blöd war zu kaufen, nämlich eine Einstellung gibt, die standardmäßig drin ist, und zwar Friendly Fire. Und den deutschen Zensurbehörden ist aufgefallen, oh, man kann seine Kameraden töten, das ist aber nett. Aha. Und deswegen wäre das indiziert worden bei uns, hätten sie diesen Modus nicht rausgemacht für die deutsche Version. Und jetzt ist jeder Deutsche, der das Spiel gekauft hat, angepisst, weil das nicht online nutzen kann. Und müsste sich für teuer Geld nochmal die österreichische kaufen. Und dabei muss man sich jetzt echt mal überlegen, dass das Spiel auch noch ab 18 freigegeben ist. Es ist ab 18 und es ist blutrünstig und bösartig und ekelerregend. Genau. Auch wie die Vorgänger. Ja, was man von einem Horror-Shooter erwartet. Genau. Und weil sie das nicht mehr verhindern können, haben sie den Friendly Fire einfach bloß um die Leute. Einfach nur um die Leute zu verarschen haben sie. Aber ihr habt es richtig drauf mit euren Gesetzen da im Norden. Ja, super. Ich bin ja immer noch der Meinung, eigentlich, also wenn man mal überlegt, Pac-Man, das ist ja, wie konnten wir das überhaupt überleben? Also eine Spielfigur, die Pillen frisst und Geister sieht. Und also, wenn sie besondere Pillen frisst, leuchtet alles in vielen bunten Farben. Genau. Ja, das war ja nicht online, das war ja offline. Da hat es ja keiner großmächtig mitgekriegt oder so, wer weiß. Aber wenn du sagst, Online-Version, also bis 31. Mai müssen die Leute sich ja bei der PlayStation immer noch gedulden, ne? Ach ja, stimmt, der Kreditkartenklau. Also das Netzwerk ist bis jetzt immer noch dicht und das wird auch in den nächsten Wochen dicht bleiben. Ich würde die so verklagen. Ich habe dafür bezahlt. Also ich sehe schon, ihr seid alle Wii-Spieler, keine PlayStation-Spieler. Richtig, aber ich ärgere mich bis heute drüber. Ich bin Nintendo NES, also noch älter als das Super Nintendo, wenn mit überhaupt. Mit viel Glück kann man das bestimmt auch noch online bringen. Wahrscheinlich. Bekommt man da das Geld zurück bei den lustigen Leuten von PlayStation? Das zahlt man ja auch monatlich, oder? Ja, sie haben, glaube ich, einen Wiedergutmachungsplan angekündigt, dass du gewisse Goodies innerhalb von Spielen und irgendwelche Sonderlevels und alles Mögliche bekommst, um das wieder gut zu machen. Aber ich sag mal, das Problem ist ja eigentlich, dass dann die Kreditkarten und die ganzen Daten, dass die ja irgendwo gemütlich weggeräumt worden sind und dass nach Monaten irgendwann die Leute dann diese Daten verkaufen können. Also das Problem wird irgendwann mal auftauchen, aber jetzt momentan eben noch nicht. Apropos ja. Verkaufen, wir wurden aufgekauft. Ja, an Microsoft. Richtig. Ich habe es schon deinstalliert, bis ich gemerkt habe, dass ich das ja noch brauche. Muss ich es vorher wieder installieren. Und am Schluss müssen selbst unsere Mac-User mit Microsoft kooperieren. Sehr gut. Mac und Linux muss trotzdem mit Microsoft zusammenarbeiten. Haben sie euch wieder erwischt. Genau. Aber der Preis ist schon happig, oder? Was waren es? 5,8 oder 8,7? 8,5 waren es. 8,5. Schlussendlich waren es 8,5 Milliarden. Ja. Krass. Aber eine Firma, die einen Wert von noch kurzem 4 Milliarden auswies. eBay Skype nicht für 1,2 Milliarden gekauft oder irgend sowas im Dreh noch? Auf alle Fälle haben sie ja gutes Geschäft gemacht. Ja, definitiv. Das war wahrscheinlich für Microsoft die Portokasse, also könnte ich mir vorstellen. Das war der größte Deal von Microsoft, den sie je gemacht haben. Ja, wie viel hat der Bill am Konto? 50 oder sind es bloß noch 25 Milliarden? Ich weiß es nicht mehr. Der wollte doch mal die Hälfte spenden. Hat er das schon? Der ist nicht mehr der reichste Mann der Welt. Wer ist es dann? Bill Gates? Ich weiß es nicht. Aber der Gates ist es nicht mehr. Das ist ja das Interessante. Also er hat anscheinend echt viel gespendet. Ist nicht der Mexikaner, der Telco-Mensch da? Das kann sein. Und meint ihr, dass jetzt Microsoft da wirklich jetzt da den Deal des Jahrhunderts gemacht hat? Bringt es Microsoft weiter, wenn dann Skype auf die Xbox kommt? Die Internettelefonie ist auf alle Fälle am Vormarsch. Wenn ich überlege, die Ex-Firma, in der ich arbeite, macht sehr, sehr viel mit Skype. Also da hat jeder Verkäufer einen Skype-Account, über den er angerufen werden kann. Ich frage mich, ob das nicht hinten rausgehen kann, weil ich denke mal, es gibt bestimmt viele Linux-User, die Skype haben und dann, wenn vielleicht Microsoft sagt, ja, wir unterstützen weiterhin die Windows- und Mac-User, aber Linux interessiert uns nicht mehr, dann gibt es viele Leute, die da abspringen werden. Die werden dann aber höchstwahrscheinlich auf das ausweichen, was sie für den Fall der Fälle installiert man mobil im Computer, nämlich TeamSpeak. Ja, wobei, da brauchst du natürlich einen entsprechenden Server. Aber ich glaube, da gibt es irgendeinen anderen. Also die TeamSpeak-Server sind das geringste Problem. Also wenn du zum Beispiel mal World of Warcraft oder so anschaust, jede Gilde, noch so klein, hat einen eigenen TeamSpeak-Server. Die Frage ist aber, wenn ich jetzt in der Firma das Ganze machen möchte und ich möchte unkompliziert irgendjemanden irgendwo anrufen, möchte ich mich nicht erst drum kümmern, welchen Server ich jetzt connecte. Ja. Kein Problem, du lässt einfach TeamSpeak über deinen lokalen Server laufen. Ich denke mal auch, das Problem ist auch noch die ganze Skype-API, die du Möglichkeiten hast, in Webseiten einzubinden und die ganzen Plugins und die funktionieren halt mit Skype perfekt und die Installation ist auch einfach bezüglich Firewall und solche Sachen. Ja klar, aber die Frage ist ja auch, traut sich Microsoft wirklich in absehbarer Zeit Linux einfach wegzukicken? Sie haben gesagt, sie werden es weiterhin unterstützen, Mac wie Linux und iOS und Android. Okay. Aber die mussten ja was machen, weil Google hat das Google Talk, das immer mehr kommt und Apple hat FaceTime, Microsoft hat da nichts wirklich Richtiges. Google Talk, wusste ich nicht einmal, dass es das gibt. Da schau an. Ja, man lernt, das wäre ein Chatdienst. Nee, das kann auch über die neue Android 3.0 kannst du auch so Videotelefonie wie FaceTime machen. Ah, okay. Aber wie gesagt, da ich mit Google so wenig wie möglich am Hut habe, außer die Webseite als Suchmaschine zu nutzen. Passt das ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe das eigentlich gar nicht so negativ, dass Microsoft das gekauft hat. Also ich denke, Microsoft hat ein großes Interesse dran, auf allen Plattformen da vorhanden zu sein mit Skype, auch weiterhin. Und wenn man sich auch mal, also jetzt in der letzten Zeit hat man viele Open-Source-Projekte auf Microsoft gesehen und auch Open-Source-Plattformen wie Codeplex, wo man seine Windows-Programme dann unter einer speziellen Open-Source-Lizenz freigeben kann. Das hat auch Microsoft in Teilen getan. Und wenn man auch mal schaut, die .NET-Infrastruktur, Mono.NET wird ja zum Beispiel, oder das Mono-Projekt wird ja von Novell entwickelt. Mhm, richtig, ja. Und die haben ja ein Abkommen mit Microsoft. Also ich glaube, das kommt Microsoft gar nicht so ungelegen. Im Prinzip kannst du es ja auch sagen, dass Skype dann für Microsoft sowas ähnliches ist wie Apple für iTunes oder iTunes für Apple, das ist so das trojanische Pferd, was auf verschiedenen Plattformen dann existiert. Ich dachte, das trojanische Pferd von Microsoft ist Windows. Und Office. Das darf doch keiner wissen. Nur nicht im mobilen Bereich. Ja. Wobei Windows Mobile 7 haben sie ja geschrieben, dass sie das bis 2013 wollen sie ja Android da den Platz 1 streitig machen, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich auch nicht, ja. Vor allem wart ab, was Apple bis dahin wieder rausbringt. Da kommt das goldene Kalb von Apple, ich weiß es ganz genau. Ja, irgendwas muss kommen, weil nämlich alle Tablets, die es gibt, schon wieder besser sind als das Apple iPad. Welche genau meinst du jetzt? Keine Ahnung, vergleichen es doch immer vor sich hin und her, was da alles bessere Prozessorleistungen hat und was da alles normal ins Internet gehen kann, ohne von irgendwelchen Apple Stores abhängig zu sein. Einfach, was dir mehr Freiheit und nicht diese Gebundenheit an eine Firma bietet. Aber das Einfache, das nebeneinander mit dem iPad 1 verglichen, es war langsam ohne Ende. Ja, gut, aber dafür... Ist natürlich noch Android 3.0, kann sich noch einiges ändern, aber noch hat Apple da die Nase weit vorne. Ja, aber wie gesagt, ich denke, die kommen jetzt unter Zugzwang, die anderen sind garantiert schnell. Die sind garantiert. Und Apple hat ein Riesenproblem. Sie lassen doch keine Fremdsoftware zu. Du kannst ja nicht einmal ein USB anschließen. Also gerade jetzt bei dem Google I.O. wurde ja jetzt angekündigt, dass das Google an der Stelle sogar USB-Host zulassen möchte, sodass ich wirklich Hardware-Geräte an die Tablets anschließen kann. Das eröffnet wirklich total interessante Möglichkeiten. Wenn ich zum Beispiel als Hardware-Bastler anfange, mit meinem Logic Analyzer rumzuarbeiten, dann könnte ich den an ein Tablet anschließen, den überall mit hinnehmen zum Beispiel. Oder dann, ich weiß nicht, ob jemand von euch die Arduino-Plattform kennt, das ist auch so eine kleine Mikrocontroller-Plattform, die lässt sich sehr einfach programmieren. Da ist jetzt eine API vorgestellt worden, die dann mit Android zusammenarbeitet. Und damit kann sich eigentlich jeder in ein paar Minuten ein Hardware-Gerät zusammenbauen. Für Android. Also es ist wirklich sehr interessant, was die da jetzt vorgestellt haben. Vor allem, das gibt einen die Möglichkeit, die guten alten Notebooks über kurz oder lang vollkommen vom Markt zu verdrängen. Ja gut, da haben sie ja jetzt dann diese Chromebooks vorgestellt. Also ich denke mal, die letzten paar Tage da, was auf Google I.O. war, da wurde ja extrem viel vorgestellt. Also von Honeycomb 3.1, was ja angeblich dann auf allen Android-Devices ausgeliefert werden soll. Also sie wollen ja quasi die Tablet-Oberfläche auch auf den Smartphones bringen. Stimmt angepasst nicht. Das kommt, 3.1 ist jetzt rein für Tablet, also Honeycomb und das 2.3.3, der Ice Cream Sandwich, ist dann wie beim iOS wieder für alle Geräte, für die Google TV, für die Tablets und für die Smartphones. Mhm. Aber Sie haben ja gesagt, Sie wollen also die Oberfläche, die GUI soll vereinheitlicht werden. Genau, mit 2.3.3 aber dann. Genau. Ich denke mal, das wird spannend. Also auch dann diese ganze Chrome-Geschichte mit diesem Chrome-Laptop. Also mir kommt es so vor, dass Google momentan einfach das, was in den 80er Jahren war, quasi der große Host-Rechner, also was früher IBM war, ist jetzt quasi dann irgendwann mal Google. Sie hosten die ganzen Applikationen, die ganzen Speicherressourcen, die Power und sie bieten dir dann einfach für diese $20 beispielsweise diesen Chromebook-Laptop an, der quasi einen Atomprozessor hat, also nicht so besonders viel Power, aber das Ganze wird quasi cloud-based sein und ich komme mir richtig wie in den 80er Jahren vor, dass quasi dann eine Firma dann den Takt angibt und du kannst dann nur noch über web-based Sachen die Applikationen dort dir installieren, wobei du installierst es ja gar nicht, so holst es ja über die Cloud. Und ich finde es ehrlich gesagt nicht gut. Also ich finde, es hat viele Vorteile für den Otto-Normalverbraucher sicherlich. Aber wenn du schaust, dass du eigentlich gar keine eigene Festplatte mehr in der Maschine drin hast, ich finde es sehr beängstigend. Mit sowas will ich nicht leben und arbeiten wollen. Nee, Facebook, ich auch Smartphone. Nicht. Ich will meine Daten für mich haben. Das sind meine Daten. Und wenn ich meine Daten aus dem Ding rausschrauben will, weil ich meine Festplatte so lieb habe, dass ich sie mit mir rumtragen will, dann will ich das machen können. Egal wie krank das ist. Ich will das können. Ich will, dass meine Daten sicher sind. Und wenn die Daten mal weg sind, dann weißt du auch, wer sie geschreddert hat. Genau, dann weiß ich, wer sie kaputt gemacht hat. Und die gute alte Magnetfestplatte oder auch die neuen Systeme, die kann ich immer noch irgendwie in 80% der Fälle zumindest ein paar Daten retten. Mhm. wenn der Cloud-Server mal, also wenn die Cloud mal hinüber ist, was da für Schäden entstehen können. Man hat es ja bei Amazon gesehen. Amazon, genau. Ja. Also ihr seid da voll begeistert, sehe ich schon. Na, es wird sich durchsetzen, weil es billig ist. Und der normale User nicht versteht, wie seine Daten wo im egal was für ein System abgelegt sind, denen ist es noch so lieb, wenn es umso einfacher wird. Und wenn sie halt irgendwo in Amerika liegen oder in Russland oder in China, das ist doch denen egal. Hauptsache, sie können auf ihre Partybilder zugreifen und die ganz einfach bei Facebook veröffentlichen und so. Also wenn ich so sehe, was wie gut Android performt gegenüber anderen Plattformen, die eigentlich auch sehr gut performen, könnte ich mir vorstellen, dass sich diese Chrome-Plattform extrem stark durchsetzen wird. Und das macht mir Angst. Mhm. Ja, es hat gewisse Nachteile. Also das Problem ist halt auch einfach, man muss halt diese ganze Spionagegeschichte nicht außer Acht lassen. Weil wenn ich mir vorstelle, dass irgendein so ein Kerl in dem Rechenzentrum da sitzt und wenn ihm langweilig ist, dann stöbert der da mal einfach, was weiß ich, irgendwelche Firmendateien durch, ja? Ja. Und es gibt genug Blöde, denen langweilig ist. Und Privatdateien von irgendeiner jungen Dame, ja? Die ihre Bilder da irgendwo in ihren Public-Ordner reintut, Dropbox-like. Ja, und das ist schrecklich, den Gedanken. Gut, Google hat ja gesagt, dass die ganzen Daten gecrypted sind. Gut, also. Ja, was sie sagen und was dann am Schluss machbar ist. Lass da bloß irgendeinen Verrückten drin sitzen. Stell dir mal vor, da schreibt einer gerade an dem Harry Potter schlagenden Kinderbestseller des Jahrhunderts. Irgendein Vollidiot kommt dann auf die Idee, liest es so während der Entstehungsphase mit und denkt sich, gefällt mir. Könnte ich eigentlich Kohle mitverdienen? Aber das war ja damals so im Chrome, der Chrome-Browser in der ersten Version war ja in den AGBs drin gestanden, dass alles, was du in diesen Chrome-Browser eintippst, automatisch Content-Copyright bei Google ist. Das ist wie bei dem Photoshop-Programm, das online gibt, das alles nachher von Adobe gehört, alle Bilder. Ja, super. Das hat ja jetzt gestern oder heute war das ja, haben sie geschrieben, dass eben alle Bilder, die bei TwitPic über Twitter eingestellt werden ja jetzt automatisch dann verkauft und vermarktet. Verkauft. Und genau. Hallo? Wer hat vorgesagt, wie war das schon wieder mit, was Google sagt und was sie tut oder wer auch immer? Wem seine Büros wurden vor kurzem da geräumt in Asien? AdMob, das Google Online, wie sagt man das? Werbedingsbums. Eine Tochter von Google, ja. Genau, eine Tochter von Google, deren Büros wurden komplett geräumt. Weil sie herausgefunden haben, dass sie nicht nur das speichern, was sie eben gesagt haben, sondern richtige Profile erstellt haben. Da war doch noch was. Vermarktet haben. Da ist der Leitspruch, don't be evil. Genau. Schon lange vergessen. Genau. Aber wenn du sagst, quasi, wenn man diesen Sprung gerade macht, wenn du sagst, vergessen, also diese iPhone-Geschichte, die ist ja nicht auch schon wieder vergessen, oder? Ja, da ist ja noch was nachgekommen. Sie haben ja ein Update bereitgestellt. Genau, alles wieder gut. Und letztes Jahr, als es das erste Mal auftauchte, als Jobs darüber erzählt hat, dass es das gibt und dass die Daten gespeichert werden, das war ja auch ein, zwei Wochen, vor allem in den deutschen Medien, großer Hype. Alle haben gesagt, böse. Dann hat man es vergessen und jetzt, wo es wieder bekannt wurde, ist es wieder genau, als wäre es neu gewesen. Ganz böse. Und dann kam Android dazu, die machen das auch. Und noch in Echtzeit und bla bla bla. Und es ist auch schon wieder vergessen. Was ja, interessiert gut, das die Leute? Da muss man jetzt aber unterscheiden. Ganz am Anfang war es so, dass Apple gesagt hat, sie speichern gewisse Daten ab. Und inzwischen hat man gemerkt, dass sie manche Daten abspeichern und zwar unanonymisiert und ungeschützt und dort, wo es gar nicht sein sollte. Sie hatten also im Prinzip drei Bugs. Erstens mal, dass wenn man die Location Services ausgeschaltet hat, dann haben sie weiterhin gesammelt und auch übermittelt. Mhm. Und, das zweite war, dass sie einen Cache hatten, der unverschlüsselt auf der Festplatte gelandet ist und viel zu groß geworden ist. Wenn man das nicht verschlüsselt gemacht hat, man hatte die Wahl, bei iTunes zu wählen, das Backup zu verschlüsseln. Wer das nicht gemacht hat, ist derselbe schuld, finde ich. Dann war es unverschlüsselt, ja, und zugänglich. Ja, gut. Das ist am Anfang, wenn man das iPhone das erste Mal anhängt, kann man wählen, ob das Backup verschlüsselt sein soll oder nicht. Ja, es kommt aber darauf an, was auf diesem Backup dann letztendlich drauf ist. Und ich meine, dass sie da Location-Daten gespeichert haben. Das war vorher so nicht bekannt. Ne? Ich bin sicher an der Keynote oder den Pressekonferenzen nachher bekannt gegeben. Und das ist das, was durch die ganzen Medien gegangen ist im letzten Jahr und jetzt wieder neu gekommen ist, als wäre es ganz neu, obwohl das letzten Jahr schon ein Riesenthema war. Das ist viel einfacher Problem von Schnelllebigkeit und Panikmachereien unserer Welt. Erinnert euch nur mal an daran, wie Deutschland sich halb verrückt gemacht hat, weil die Google-Autos rumgefahren sind. Jetzt kommt Microsoft. Ja gut, da haben wir aber doch die Schweiz, wo ich heute gerade erst eine Meldung gelesen habe, dass Google überlegt, den Street View-Geschichte komplett einzustellen, wenn sie diesen Gerichtsprozess da verlieren. Ja, haben sie geschrieben, ja. Persönlich, ich weiß nicht wieso, aber ich finde Street View nicht schlimm. Nee, ich auch nicht. Muss ich ihnen erlassen, wie es ist. Google macht viel, womit ich nicht einverstanden bin, aber Street View, also bitte. Also jeder dritte Internetnutzer ist mit zig Bildern von sich irgendwo im World Wide Web und weiß es nicht einmal. Mhm. Aber weil einer auf irgendeinem Foto in irgendeiner Stadt zufällig drauf sein könnte, so einen Hype drum machen. So können sich Politiker halt profilieren. Richtig. Wir haben ja sonst nichts. Richtig, und weil alles so schnelllebig ist mit der Technik und keiner mehr Schritt halten kann gedanklich, lassen sich die Leute so leicht beeinflussen davon, weil sie einfach nicht mehr die Zeit haben, überhaupt zu verstehen, was los ist. Ja, und diejenigen, die darüber motzen, das nächste Mal, wenn sie in die Ferien gehen, sagen wir Amerika oder wo auch immer, sie kennen sich nicht aus, was machen sie? Sie nutzen genau den Dienst, bin ich mir sicher. Zuerst fluchen sie darüber, aber nachher sehen sie, wie nützlich das ist. Wie war das, wenn du in einem Zug fährst, dann ist es so schnell, dass deine Knochen dabei vom Druck pulverisiert werden. Das haben es doch damals 1800 oder sowas oder so rum erzählt. Aha, dass die ersten Eisenbahnen gekommen sind. Also diese Scheiße zieht sich ja komplett durch unsere Geschichte. Und wie war das mit den Computern, dass es weltweit nur 5 Computer geben wird? Ja. Oder Bill Gates, das Internet gar nicht ist. Oder ja, was war irgendein so ein Spruch? 640 Kilobyte, genau. Genau, wollte ich auch. Zwei dumme einen Gedanken, auch drei sogar. Perfekt. Ja, aber im Prinzip nochmal auf die iPhone-Geschichte zu kommen. Aber jetzt kann ich ja mal ein iPhone 3G gar nicht updaten, weil dafür gibt es gar kein Update. Du, 3G nicht, nein. Aber das hat auch das 4er. Für den gibt es 4 OS. Also für das in den OS ist ja der Fehler, aber ich würde gerne den Fehler-Bug fixen. Kann ich aber gar nicht. Hallo Steve. Und wie war das mit den UUIDs oder UIDs, die Sie dort jetzt über irgendeinen OpenFine tatsächlich zuordnen konnten? Habt ihr euch das mal angeguckt? Ach genau, das lief jetzt auch durch, genau. Womit man die anonymen IDs wieder mit Profilen verknüpfen kann. Ja, also im Prinzip, wie war das in der Stellungnahme von Apple? Erstens, wir sammeln keine Daten. Zweitens, wir sammeln sie nur anonym. Und jetzt kommt drittens dazu, aber auch das nicht so ganz. Also irgendwie passt das nicht zusammen, ne? Ja, also sie desensibilisieren die Leute halt langsam, ohne dass sie merken, was mit ihnen passiert. Sie bringen sie dazu, immer wieder zu unterschreiben, ein Stück mehr von sich preiszugeben. Und die meisten sind zu dumm, es zu kapieren. Im Endeffekt eine scheiß schlaue Taktik. Salamitaktik. Ja, Salamischeibentaktik, ja. Habt ihr diese South Park-Folge angeschaut? Ja, die war geil. Das war so geil. Aber jetzt, was war? Facebook-Datenpanne ist ja auch wieder was gekommen, dass die ganzen Leute, also die ganzen Zulieferer, die ganzen Daten von den Facebook-Leuten sehen konnten. Also irgendwo, ich weiß es nicht, aber ich finde, seit den letzten 2-3 Wochen ist es extrem, was viel Datenpannen alles so passieren. Also die Frage, ist es gewollt oder hat da jemand irgendwie Interesse? Oder ich weiß doch nicht, keine Ahnung. Da wird extrem gepusht von den Medien. Richtig. Da gab es ja vor kurzem ein deutsches Unternehmen, das darüber geschrieben hat für Dropbox. Es hat ja 2 vorinstallierte Ordner, den Public und den Foto-Ordner. Und wenn man das genau anschaut, steht, dass die öffentlich sind und jetzt schreiben die, dass eben das nicht Blabla ist und ja, dann plötzlich Fotos im Internet auftauchen von einem. Du konntest auch Dropbox insofern überlisten, irgendwie die Config-Datei konntest du auf einen anderen Rechner kopieren und dann hattest du auch Zugang, ohne das Passwort einzugeben von diesem Account. Ja. Aber das ist, glaube ich, jetzt mittlerweile mit der neuen Version oder mit der Beta-Version, die ist, glaube ich, noch Beta gefixt worden. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass das von den Medien getrieben ist. Also diese Häufung, die fällt ja eigentlich bei diesen Themen wirklich dann immer auf. Dann wird ganz zufällig dann bei Facebook was gefunden, Apple dann noch mit dabei. Und also ich kann mir vorstellen, dass genau wenn sowas rauskommt, dann immer erstmal eine Schar von Journalisten sich auf die Materie stürzen und dann suchen, wo gibt's noch irgendwas zu berichten. Mhm. Du meinst, es war dann das Osterloch? Ja, durchaus möglich, ja. Ja, wie ich gesagt habe, Sommerloch fängt dieses Jahr schon früh an. Ja, ist ja alles ein bisschen früher, ne? Der Winter und der Frühling und der Sommer. Passt dann. Sie suchen einfach die Thematiken, mit denen du den Menschen am meisten Angst machen kannst, weil es die größten Einschaltquoten erzeugt. So ja. Nicht ist das. Wie war es dann früher? Wie viel ist denn zu Zeit des Kalten Krieges erzählt worden über wie krass ist denn der Tschechien-Konflikt hochgepusht worden? Die Leute haben gedacht, es kommt alle 3 Minuten zum Krieg. Über Angst kannst du vieles verkaufen. Richtig. So funktionieren ja die ganzen Versicherungen. Die verkaufen ja nichts als Angst. Mein Virenscanner ist nach wie vor kostenlos. Ha. Heißt der Linux? Nein. Virenscanner ist schlecht zu knacken und heißt Antivir. Ja. Meiner auch, aber ich war so brav und hab mal bezahlt dafür. Kann man dafür bezahlen? Gibt's ja, kann man. Bezahlversion? Ja, ja. Gibt's. Ja, ich habe mir gedacht, ich benutze den jetzt schon seit über 10 Jahren. Da kann man auch mal für 2 Jahre den ruhig kaufen. Ich glaube, 20 Euro hat das gekostet. War okay. Also ist das einfach eine Spende quasi oder ist das eine Pro-Version? Das ist eine Pro-Version. Ah, ja, die scannt halt jetzt zum Beispiel auch automatisch der E-Mail-Verbindung, wenn ich mit Pop3 oder mit meinem App-Server verbinde oder auch die ganzen Webseiten, die werden automatisch durchgescannt. Da braucht man dann nicht irgendwie einen Proxy einstellen, wie das vielleicht bei anderen der Fall ist, sondern das macht das automatisch mit. Man merkt, ich bin zu lange von der Windows-Welt weg. Guckt, ja, euch holt das auch noch ein. Garantiert, da habe ich keine Angst. Checkt das Teil dann auch die verschlüsselten Verbindungen? Kann sich das da ordnungsgemäß dazwischen schalten? Sehr gute Frage, das weiß ich jetzt nicht. Das habe ich auch noch nicht ausprobiert. Weil ich habe da in grauer Vorzeit irgendwann mal festgestellt, dass bei den ganzen Virenscannern es so ist, entweder man hat einen Virenschutz oder man hat eine verschlüsselte Verbindung. Beides gleichzeitig haben sie damals noch nicht auf die Reihe gekriegt, aber ich glaube inzwischen haben die das draußen, bin mir aber nicht 100%ig sicher. Mhm. Vielleicht wissen das ja unsere Zuhörer und können das in der Kommentarfunktion mal niederschreiben. Das wäre eine gute Idee. Genau, das ist das Wichtigste. Android at home, was sagt ihr dazu? Das ist an mir vorbeigegangen. Erklär an mal, wie geht's denn? Mir gerade auch. Ich versuche konsequente Weiterkopiererei vom Apple iOS. Fies, nein, geniale Sache. Ist ganz genial. Also im Prinzip ist das ja die Vision von Bill Gates, würde ich sagen, oder? Ja. Ja, wer hat von euch noch CDs zu Hause? Ah, alles klar, jetzt weiß ich, was du meinst. Dieses Smart Home, womit ich quasi mit meinem Android-Gerät das ganze Haus steuern kann. Richtig. Genau. Das ist ganz neu, also seit ein paar Tagen ist das quasi da. So. Also ich finde es, ja, es ist schon, es ist Geek hoch 3, aber es ist irgendwie schon auch wieder irgendwie sehr schon beängstigend. Also wenn dann zum Schluss dann nichts hinten mehr funktioniert und du dein Fenster nicht mehr aufkriegst oder die Lampe geht nicht an. Kein Strom mehr. Krank, es also, ist irgendwie immer kranker. Also ich habe mir im letzten Jahr genau so ein Smart Home mal angeschaut. Wir haben da so ein Demohaus bei uns hinter der Firma. Und also ich finde das klasse, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt vielleicht nicht bei den Schließmechanismen, dass du, wenn du da ankommst, irgendwie automatisch schon das Haus aufgeht, weil es erkannt hat, da ist jetzt das Bluetooth-Gerät von dir. Aber so Geschichten wie zum Beispiel, ich gehe aus der Tür raus und im Haus selber werden alle Elektrogeräte abgeschaltet. Natürlich nicht sowas wie ein Kühlschrank, aber die du definierst, Licht und richtig, genau. Oder auch zum Beispiel die Herdplatte in der Küche. Oder Glätteisen. Genau. Da muss ich euch mal ein cooles Video senden von einem Schweizer, einer, der es auf iPhone-Basis, also iOS-Basis gemacht hat. Aber es müsst ihr euch mal anschauen. Könnt man vielleicht auch noch einen Blog anhängen. Es wird mein Haus. Bis dann der böse Mann kommt, dein Herd hackt, ihn andreht und dein Haus abgebrannt ist, bis du von Arbeit daheim bist. Das ist natürlich immer die Gefahr. Deshalb werde ich einen Job suchen, den ich von zu Hause aus machen kann. Richtig, wollte ich gerade sagen, weil dann... Oh, wenn ich überlege, mein Haus hacken, dann Dinge. über sowas habe ich nicht nachgedacht, dass es überhaupt irgendwann machbar sein wird. Wow. Nee. Hast du so ein modernes Auto, wo du dann über Funk deine Türen denn regeln kannst? Das kenne ich mit diesem Jammer für die Türen. Deswegen entweder stehe ich daneben und schaue, wie die Knöpfe runtergehen, oder sperre mit dem Schlüssel ab. Ja, sowieso. Ich meine, bei vielen ist es ja so, dass es schon reicht, wenn die beiden in der Nähe sind. Genau, wir haben so einen lustigen Renault Espace. Ja. Und die netten Jungs von der ETH sagen, das ist doch eigentlich kein Problem. Wir machen eine typische Man-in-the-Middle-Attack. Wir positionieren uns nahe an den Fahrer, nehmen das Signal auf, leiten es über irgendwas weiter ans Auto und offen ist. Mhm. Alles schön verschlüsselt natürlich. Ist total easy. Wobei du natürlich heutzutage auch so Auto nach wie vor mit normalen Methoden knacken kannst. Aufkriegen tust, ja. Das zeigen es da ja oft genug, wie leicht es geht. Ich glaube, der Schlüssel ist da immer noch die größte Schwachstelle, oder? Beziehungsweise die Fenster und Gummis. Richtig. Ja, aber wenn man es wirklich so machen kann, einer stellt sich mit seinem Handy neben den Fahrer, der andere neben das Auto, offen ist. Ja, wie gesagt, ist ja die Geschichte mit dem Jammer schon fies genug. Die lassen da einfach ein Störsignal laufen und alle Autos im Umkreis von 15 Metern um das Störsignal können immer abgesperrt werden. Die leuchten dann zwar noch, aber das Ding geht nicht runter und das Geräusch kommt nicht. Fies. Dann weiß aber der Fahrer, was gebacken ist. Die meisten Fahrer stehen schon ewig weit weg vor ihrem Auto, bevor sie draufdrücken und sehen bloß noch die Lichter blinken und das reicht ihnen. Mein Auto will eh keiner haben. Ich fahre 12 Jahre, 12 ist er noch nicht, aber ich fahre einen ziemlich alten Skoda Octavia. Also der ist es nicht mehr wert zu klauen. Und ehrlicherweise, ich prüfe jedes Mal an der Türverriegelung, ob das Auto auch wirklich zu ist. Ich schaue, wie gesagt, ich prüfe nicht, aber ich schaue zumindest zu, ob die Knöpfchen runtergehen. Ja. Das ist mir persönlich wichtig, dass ich sehe, dass die Knöpfchen unten sind. Unser hat gar keine Knöpfchen mehr. Das ja, meine auch nicht. Da müsst ihr hingehen. Aber bei uns ist ja wirklich, wenn du hingehst, geht es schon wieder auf. Sobald du Berührung mit dem Auto hast, den Schlüssel musst du nur in der Hosentasche haben oder in der Handtasche, die Frau. Und wenn die kleinen Kinder auf dem Arm hat, ist das praktisch. Aber eben, man kann nicht kontrollieren, ob es zu ist oder nicht. Also ich muss noch drücken. Ja, ich auch. Ja, also ich habe da keine Befürchtungen. Also wenn ich meine Tür auf und zu mache, ist mir das eigentlich egal, weil ich Zug fahre. Und ich habe das Auto vor vielen Jahren schon verkauft und ich muss sagen, also in der Schweiz ist es, was Zugverbindungen angeht, ideal. Und ich möchte das Auto ehrlich gar nicht mehr haben, weil ich finde es gemütlich, da mit dem Zug hinzufahren. Ja, da ist Deutschland noch ein bisschen rückständig. Wenn ich überlege, um in meine Kreisstadt zu kommen, also nur meine Kreisstadt und nicht in irgendeine große Stadt, muss ich im schlimmsten Falle 2 Stunden auf den Zug warten. Boah. Also bei mir ist es so, ich von meinem Heimatort weg möchte, dann kann ich erstmal schon mal gar keinen Zug fahren. Da fährt 2-mal am Tag ein Bus und zwar 2-mal morgens und 2-mal kommt abends einer dann zurück. Naja, und wenn ich jetzt hier an meine Arbeitsstelle fahren würde, mit dem Bus oder der Bahn müsste ich 4 Stunden sein, während ich mit dem Auto 1 Stunde brauche und das ist... Also krass. Deutschland ist da total rückständig. Bei uns ist die Autolobby so groß, wir haben gar keine Chance auf öffentliche Verkehrsmittel. Absolut, ja. Aber wenn du nochmal mit diesem Schließermechanismus dir anschaust, diese Nahfield-Sensoren, die jetzt demnächst in diese Nahtels oder Handys reinkommen, also wenn du dann noch Verbindung hast online, das ist ja dann schon krass. Dann kannst du ja sagen, du hast dann ein Profil online, wo dann dein Auto öffnet oder dein Haus öffnet und wenn das dann schon gehackt wird, dann kannst du richtig dein Leben damit zerstört werden. Richtig. Dann gehst du mal in die Ferien, kommst retour. Vor allem, es gibt ja Leute, die machen sowas aus Spaß. Die wollen sich nicht mal dran bereichern, die machen es einfach bloß, um Existenzen kaputt zu machen. Und damit gibst du solchen kranken Menschen die Werkzeuge. Du brauchst ihnen nicht einmal mehr Werkzeug zu verkaufen, mit denen sie dich kaputt machen können. Du schenkst das ihnen. Technik ist was Wundervolles und Fortschritt ist toll, aber wie schon öfter gesagt, ich bin da eher konservativ. Genau, was magst, genötigt wirst, diese Profile haben zu müssen. Hoffentlich 70 Jahre alt sein und an meiner Raucherei bereits zugrunde gehen. Die Frage ist, wie lange man sich noch dagegen wehren kann. Ja. Sage ich ja, hoffentlich 70 Jahre alt sein und zugrunde gehen schon, damit ich vor der Entscheidung nicht stehe. Was mache ich? wir dürfen Ihnen keine Zigarette verkaufen, weil Ihre Krankenversicherung, die Sie vor 2 Tagen abgeschlossen haben, dies nicht deckt und deswegen dürfen wir Ihnen die Zigaretten nicht verkaufen. Also anhand Ihrer EC-Karte können wir das überprüfen. Richtig, genau. An unsere jungen Zuhörer, Zigaretten sind schlecht, fang bloß nicht an. Und wenn du morgen auf die Toilette gehst und das Morgengeschäft verrichtet, wird es gleich eine Probe genommen und an die Krankenkasse gesendet. Richtig, da blinkt mich meine Toilette an. Sie haben geraucht, Sie sind nun nicht mehr krankenversichert. Und getrunken ist nicht gedeckt. Oh Gott. Welcher Film war das? Scrubs hat eine Toilette, die das macht. In der Serie, ja. Scrubs, Dr. Toilet. Es gibt in Österreich gibt's eine Versicherung, wo du günstig die Autoversicherung bekommst, wenn du eine Blackbox dort installierst, die mit GPS und allem drum und dran dein Auto connectet. Und wenn es dann einen Auffahranfall bringt, dann werten die Daten aus, wie bei einem Flugzeugcrash. Und dann kannst du dadurch günstiger dann die Versicherung abschließen. Musst du nicht mal so weit gehen. Schweiz, AXA Winterthur hat das auch. Ja, seit okay. Also ja. Wie gesagt, es ist so langsam kommt die Sache am Rollen. Ja, ich glaube, ich habe da wirklich nicht schuld sind am Unfall, ist es toll. Ja. Wie lange wird das gespeichert? Weiß ich nicht. Aber du weißt doch, wie Versicherungen sind. Das ist kein iPhone. Nee, aber Versicherungen. Aber weißt ja, wie das mit Versicherungen ist. Die suchen natürlich so lange, bis sie was finden, damit sie nicht zahlen müssen. Klar, logisch. Richtig. Und damit gibt es denen wieder Werkzeug an die Hand, dich zu brillen. Also. Bye.